Ich fliege wie der Wind, zufrieden wie ein Kind, warte auf mich, ich komm zu dir, hallo. Ich bin schon hier, ich fühl dich, aber sofort, verstehst du nicht? Mein Haus ist wieder erfüllt, durch deinen starken Duft, antworte mir, ich hab dich lieb. I love you, ich liebe dich, ich laufe vorbei, immer allein. Ich mag dich, bitte nicht weinen. Deine Augen sind so schön. Und ich verstehe jetzt.